Mays plötzliche Abwesenheit traf ihn von Anfang an, wenn er Sachen vom Auto in das Burney-Haus trug, Kommoden und Schränke öffnete, die Kellertür aufmachte, Wasserhähne aufdrehte, die Zimmer lüftete. Sie traf ihn von Anfang an wie eine Keule, ein Schock, dass sie fehlte, sogar in einem Haus, in das sie nie einen Fuß gesetzt hatte. Dann wurde ihre Abwesenheit fast zu einer Erleichterung, einem Trost, einer Anwesenheit, und dann wieder zu der elenden Guillotine der klaren Tatsache. An den ersten Tagen lief er nur durch die kargen Zimmer, die May und er durch die blasigen Fenster erspäht hatten. Jetzt wirkten sie größer. Er sprach laut vor sich hin, manchmal raste sein Herz Ja zu irgendetwas, und am Ende stellte sich heraus, dass es ihm doch gefiel, obwohl es gar nicht groß war, und sie war natürlich nie drin gewesen. Zu wem sprach er? Nachher saß er ruhiger draußen auf der Granitstufe und rauchte, nachsinnend, nachdenklich, verlegen. Er wollte nichts nochmal von vorne erleben. Da hatte sie sich geirrt, was nicht hieß, dass alles so einfach war. An den üppigen Herbsttagen ihrer Studienzeit waren sie vom netten Nassau aus auf ihre Autotouren durch Amerika gegangen, über den Delaware, aufs Land in Pennsylvania, Kilometer um Kilometer, kleine Dörfer und große Weiler am Fluss, Felder, Farmen, Dämme, Fabrikgerippe. Sie spürten dem Leben nach wie Kartografen, und das Land war ihnen beiden fremd. Mehr als einmal erblickten sie am Ende irgendeines staubigen Maisfelds ein Haus, auf Grund gelaufen, mit abblätternder Farbe, abbröckelndem Dach, leeren Fensterhöhlen, die Familie auf und davon. Dann stiegen sie aus dem Auto, gingen ein Stück die Straße entlang, nur um über Glasscherben hinweg einzutreten, wo die Balken bloß lagen, wo die Decken eingestürzt, die Böden bis auf das offene Erdreich durchgerottet und einzelne Latten durch Gipsschichten sichtbar waren. Dann die schwankenden Treppen hoch zu den Schlafzimmern, ramponierte Sofas, Kinderwiegen, gestapelte Bilderrahmen und Zeitschriften, abgesägte Armaturen, ein Fenster, ein Blick aufs Feld und einen kleinen Hügel, ein fernes Städtchen mit einem Wasserturm, der gegen den Himmel stupste, schwebende Geier, zurückstarrende Rehe. Diese Häuser ähnelten sich, sie waren Beweismaterial. Für Peter Boyce feierten sie das Mögliche, zurückgefordertes Leben. In seiner jungen, verlustbeklagenden Art glaubte er, die Leute könnten zurückkehren und ihre Häuser würden sie erwarten. Das alles aufzugeben, sagte er zu der 19-jährigen May Purcell, ein Haus hat doch eine Bedeutung. Er drehte eine dreieckige Fensterglasscheibe aus ihrem eingetrockneten Kitt und schleuderte sie in die Luft hinaus, mitten in den blühenden Mais. Sie wollten ernsthafte Gespräche führen. Das war ihr Vorsatz. May verdrehte die Augen. Sie war nicht so ganz anmutig, stämmig, eine Pianistin mit kräftigen Händen, die eine Dezime greifen konnte, jetzt schon schlauer, als er je werden würde. In Irland ist das total normal, sagte sie. Orland, sprach sie es aus, so wie du die Welt siehst, gibt es immer noch einen nächsten Versuch, oder? Sie wandte sich ab. Die Ururoma von meiner Mom wurde von einem walisischen Viehhändler rausgeschmissen, ins Meer gestoßen. Das bedeutet was? Für mich bedeutet das gar nichts. Du wärst ein guter... Ein guter was wäre ich? Peter Boyce war ganz erpicht darauf zu erfahren, was er eines Tages in ihren Augen sein konnte. Was meinst du? Er liebte sie schon und glaubte, sie liebe ihn. Ein Priester, könnte ich sagen, oder ein alter, altmodischer Engländer. Aber ich hasse Priester und meine Meinung von den Engländern ist wegen meinem Pap eher gemischt. Sagen wir halt Ehemann, okay? Für eine, die leichtsinnig und dumm genug ist. Damit war sie zufrieden. Als Farmer wärst du natürlich eine Null. Du merkst nie, wenn du völlig alle bist. so waren sie schon ganz am Anfang gewesen. Das Burney-Haus erinnerte ihn an diese Nachmittage. Das hatte er gar nicht geplant. Nach einer Woche in dem Haus fing Boyce an, schlecht zu schlafen, und wenn er schlief, träumte er, May wäre am Leben und wachte schweißgebadet auf. Danach lag er wach, was zu ungnädigen Selbstbefragungen führte. Was hatte er falsch gemacht? Warum hatte sie das bloß getan? Suizid war eine klare Entscheidung fürs Abtreten. Nicht nur eine aggressive, selbstsüchtige Tat aus Trotz, eher aus Unabhängigkeit und Ungehorsam. May hatte ihm immer dabei geholfen, Ordnung in seine Gedanken zu bringen, und jetzt waren sie in Unordnung. Dinge, die nicht richtig zusammenpassten, Hirngespinste. Also versuchte er es mit festen Abläufen. Früh ins Bett gehen, ein Glas Storli aus dem Tiefkühler, ein Licht an der Treppe anlassen, sich die Red Sox anhören und kanadisches Radio, lesen, bis er in den Schlaf fand. Er hatte nur Mrs. Dalloway mitgenommen, eine Last-Minute-Entscheidung wegen der Länge. Er hatte es im Studium gelesen und wusste so gut wie nichts mehr. Eine Party, irgendein Gag aus Indien, den keiner mochte, außer Mrs. Dalloway, oder war das der Roman, der in Cornwall spielte? Weit war er jedenfalls nicht gekommen, aber sie war auch eher nicht interessant genug als Frau, um sie in den Mittelpunkt eines Romans zu stellen. Das war wahrscheinlich genau der Grund gewesen. Manchmal lief er barfuß im Pyjama nach unten und in den Garten hinaus und stand dann um 2 Uhr früh auf dem kalten Gras, atmete den schwefelartigen Geruch vom Meer ein und die Nacht summte. Oft krachte irgendetwas im Unterholz und keuchte, Vogelflügel flatterten im Liguster, Autos rauschten über die Landstraße. Abgehacktes Stimmstaccato schwebte vom Strand hoch, dann Gelächter, hölzerne Ruder klapperten, ein Nebelhorn. Nach seinem Empfinden war er ganz und gar so, wie man ihn in diesen Momenten erwarten würde. Wach! Er musste nicht erfunden werden. Er erkannte wieder, wer er hier war. Wenn sie jedes Jahr im August im Roten Haus eintrafen, nahmen sie beide sofort die Rituale des Fertigwohnens an und mochten das auch. Aufgeklappte Koffer, aufgerissene Fenster, um den Gestank nach Ungezieferspray aus den verschlossenen Räumen zu lüften, Betten in Ordnung bringen, die eigenen Handtücher aufhängen, Küchengerät auspacken. Die emsigen, präzisen Routineabläufe, gefolgt von einem ruhigen, aber belebenden Ausatmen im Geist der vorläufigen Zugehörigkeit, dann die erste Flasche Puy aus dem Kühler, der Sonnenuntergang des ersten Tages hinter den Bäumen über der Bucht, das Läuten der Kirchenglocken aus dem Dorf. All das sehr, sehr erfüllt. Manche Menschen werden erfüllt geboren, so schätzten sie May zu Hause alle ein. Zu erfüllt, würden die Parkers insgeheim gedacht und gesagt haben, lärmig, stellte den Vivaldi zu laut, warf mit Blicken um sich, verarschte die Leute. Das fehlte jetzt. Die Nachricht, die sie an ihn geschrieben und auf den Esstisch gelegt hatte und die er fand, als er mit den Melonen zurückkam, als er weg und sie mit sich beschäftigt war, hatte sie bestimmt gelacht. Besser du stirbst in einem Haus, das dir nicht gehört, weißt du? Ein Spruch, der alles entschuldigen sollte, tat er aber nicht. In der zweiten Woche wurde über Nacht sein Auto aufgebrochen, sein Handschuhfach. Es fehlte nichts, nicht einmal Kleingeld, aber auf den Lack des Kofferraums war mit etwas scharfem »Hau ab« eingeritzt. Er rief den Sheriff an, der kam und meinte, das hätte schon beim Hochfahren passiert sein können. An einem anderen Tag, als er gerade eine Testamentsabschrift weggeschickt hatte, war ihm, als wäre jemand in der Küche gewesen, aber er konnte es nicht sicher sagen. Es roch anders. Schweiß. Dann, eines Morgens vorm Hellwerden, hörte er eine Autotür zuschlagen und dann Schritte im Gras unter seinem Fenster. Ein metallisches Tink, Tink, Tink ließ sein Herz rasen. Er lief im Pyjama die beleuchtete Treppe runter und riss die Haustür auf. Abrupt In New Orleans hätte er das nie gemacht, mit leeren Händen einem Eindringling gegenübertreten. So kamen Leute zu Tode. In dem Rechteck aus Licht, das auf den Rasen fiel, stand ein Mann. Vielleicht hatte er ihn schon mal im Dorf gesehen. Er kannte nur Ladenbesitzer, die Frau von der Post, Giles von der Gulf-Tanke. Keiner ließ sich anmerken, dass er ihn kannte. Die Gestalt im Garten trug einen Neoprenanzug und hatte Taucherausrüstung dabei, eine Metallflasche, tink, tink, tink, eine Harpune, Flossen und eine Maske. »Geh fischen, okay für Sie?« Der Mann sprach in dem typischen Singsang der Gegend, als würden sie sich kennen und der Moment jetzt wäre das Ergebnis davon. Er blinzelte im Licht, lächelte oder schaute finster drein. »Meine Frau hat mal hier gewohnt«, sagte er und hielt inne, als hätte Boyce zu einer Antwort angesetzt. »Mieter, ja?« Die silberne Harpune war geladen. »Früher hatte ich hier in der Nachbarschaft was gemietet«, sagte Boyce. »Und klar«, der Mann war krummbeinig, klein, plumpe Muskeln unter seinem Anzug, »er gehörte hier nicht hin.« »Ihre Frau ist gestorben, nicht wahr?« Der fragte nicht um Erlaubnis für irgendwas. Boyces Augen brannten vom Schlaf. »Ja, vorletzten Sommer, genau.« »Wollte Ihnen nicht komisch kommen?« sagte der Mann. Seine Haltung hatte sich verändert. Er hatte sich entspannt. Offenbar fühlte er sich wohler in seiner Haut, wenn er andere verunsicherte. Boyce zog sich einen Frotte-Morgenmantel an, den er hinter der Badezimmertür gefunden hatte, ein Frauenmodell. »Ich lasse Ihnen einen Two-Talk da, falls Sie sowas mögen.« »Was ist das, ein Two-Talk?« »Ein Lippfisch«, sagte der Mann mit unfreundlichem Grinsen. Die stellten sich nie vor. »Eine seltene Meeresdelikatesse aus Maine«, sagte er. »Haha«, er hatte nicht so schlechte Zähne wie manche Leute. »Essig«, sagte Boyce, verblüfft. »Ah, na prima, ich auch.« Der Mann setzte sich weiter grinsend zum Strandpfad in Bewegung, als wäre jetzt etwas beschlossen worden, und hinterließ eine Spur im taufeuchten Gras. Tink, tink, tink, tink. »Und vielen Dank auch«, sagte Boyce. Sagte der Mann, »vielleicht.« Und das war's. Polly kam am zweiten Wochenende. Sie hatte Anwaltstermine in Boston und fuhr mit einem Mietwagen hoch. Es gab da jetzt auch eine neue Beziehung. Sie erwog, dorthin zu ziehen. Terry hatte anständigerweise erlaubt, dass sie Phoebe mitnahm von Chicago aus. In ihrem Leben wurde es gerade offenbar etwas heller. Von Neuseeland und Kunstmanagement war keine Rede mehr. Aber Polly war aus dem Stand unleidlich. Sie mochte das kleine Haus nicht. Dabei hatte sie doch darauf bestanden, dass er das rote Haus aufgab. Aus irgendeinem Grund reagierte sie empört auf die Tatsache, dass ihre Mutter nie in dem kleinen Haus gewesen war. Als machte Boyce es sich leicht, mit der Abwesenheit ihrer Mutter klarzukommen, als schwelgte er darin, das Gedenken an sie aufzugeben, wäre schon dabei, sich neu zu erfinden, was sie ihm ja geraten hatte. Jeder trauerte anders, dachte er, was doch gut war. Aber alle trauerten. Er konnte ihr mit Toleranz begegnen. Tatsächlich fühlte er sich aber auch nicht einsam, nicht so, wie er Einsamkeit verstand. Er fühlte sich nur nicht ausgeschöpft. Als sie zum Sonnenuntergang an den kleinen Strand gingen, mochte Polly immerhin den. Boyce trug eine alte grüne Korthose, ein Jeanshemd und Turnschuhe, damit er weniger nach ihrem Vater und mehr nach einem Freund aussah. Pollys Mutter war tot. Er war der überlebende Elternteil. Vielleicht war sein Leben für sie jetzt unbegreiflich, was er sich nicht wünschte. Polly rauchte eine, das war neu, und bohrte mit den Zehen im Sand herum nach Strandglas. Boyce saß auf einem Felsen und schaute zu. Es war frisch und der Strand stank. Millionen von winzigen Insekten wimmelten in dem zusammengebackenen Seetang. Eine Milchtüte lag herum, verkohltes Holz, eine grün gestreifte, zerbrochene Hummerboje. Der Ozean war voller Müll. Immer wenn er morgens mit seinem Morgenkaffee hier herunterkam, rechnete er mit einer angespülten Leiche. Polly hatte weiter zugenommen. Sie trug hautenge Jeans, was es nicht besser machte. Ihre streng zurückgekämmten Haare hatten eine metallikrote Strähne drin. Über das Wasser drang von irgendwo das Knallen eines Bolzenschussgeräts, gefolgt vom Jaulen einer Motorsäge. Außer Sicht wuchs ein neues Haus empor. Eine Meile weit draußen lag ein Tonnenleger der Küstenwache vor Anker. Polly und er warteten, schauten auf das offene, immer noch helle Meer und den Horizont. Im Wasser war es zum Schwimmen schon zu kalt, aber das hätte Polly sowieso nicht gemacht, wobei sie früher richtig gern geschwommen war. Auf dem Rückweg pflückte Peter eine Mütze voll Brombeeren zum Nachtisch und zeigte Polly den alten, überwucherten Steinwall und die ehemalige Straße zum Betonbunker aus der Zeit, als hier in mondlosen Nächten U-Boote auftauchten und Spione aussetzten, auf dass sie irgendwo in Amerika verschwanden. Im Bunker war es kalt und roch nach Pisse, als sie einen Schritt hineintaten, und Sex hatte hier auch stattgefunden. Polly wandte sich im niedrigen Eingang ab und holte Luft. »Warum zeigst du mir das?«, fragte sie wütend. »Entschuldige, ich dachte, es sehe anders da drinnen aus«, sagte Boyce. »Eigentlich hatte er mal reinschauen wollen, bevor er sie herbrachte, es dann aber vergessen.« Er servierte das Abendessen auf dem Metalltisch unter der trüben Glühbirne in der Küche. Steaks, Kürbis, Tomaten direkt vom Bauern. Es gab Sancerre, er meinte, dass sie den mochte. Er versuchte, Polly seine Anpassungsfähigkeit zu demonstrieren als Argument für seine Anwesenheit hier, dass er nicht unbegreiflich war, nur ein etwas reservierter Mensch mit mehr als einer Schutzhaut, wie ihre Mutter gesagt hatte. Was war daran falsch? Musste ihm die Trauer naturgemäß leichter fallen als ihr? Musste alles auf der sichtbaren Oberfläche stattfinden? Polly saß da, die Ellbogen unverrückbar auf den Arm lehnen und schaute ab und zu aus dem Fenster, durch das ein Lichtschein auf den Rasen und die Rosenbüsche fiel. Sie nestelte an den Strähnen ihrer braunen und roten Haare herum, trank den Sancerre. Als kleines Mädchen hatte sie an ihren Haaren herumgezogen. May fand das unschön, so als stünde man mit offenem Mund da oder bohrte in der Nase. »Demnächst bist du so kahl wie ein Apfel«, hatte sie gesagt. Er rechnete damit, dass Polly ihr Missfallen bekunden würde über irgendetwas, aß aber sein Steak weiter. Polly sprach reserviert von ihrem neuen Freund Hugh, den sie über Opernfreunde kennengelernt hatte. Er war 48, wohnte in Truro, spielte in einer Dixieland-Kapelle Klarinette und hatte ein Boot in Eastham. Von Terry sprach sie herzlich. Seine Eltern lebten als pensionierte Navy-Angestellte in Winnetka und hatten viel Zeit. Sie hatten Phoebe öfter bei sich gehabt als May, und er, das nahm Polly ihnen übel, schlechte Großeltern. Phoebe war süß und schlau und sah aus wie Boyces Mutter als Kind. Er sagte, Polly solle sie doch mitbringen, nächstes Jahr vielleicht. Boyce betrachtete Polly über den Tisch hinweg, freundlich zugewandt, hoffte er. Die Gesprächspausen wurden ohrenbetäubend. Polly führte sich auf, als überginge er ihren Standpunkt, was gar nicht stimmte. Sie trank zu viel, das war eindeutig, daher auch die Gewichtszunahme. Wie seltsam, dachte er, dass May und er, die doch immer glücklich gewesen waren, so ein unglückliches Kind großgezogen hatten. Was konnte man da sagen? Wenn du nicht aufpasst, wird die Enttäuschung deine hervorstechendste Eigenschaft. May hätte so etwas sagen können, wie den Satz mit den Haaren. Wäre Polly nur mit Terry verheiratet geblieben, den er mochte. Irgendwann stellte Polly ihr Weinglas ein bisschen zu hart auf den Tisch. Sie konnte sein, was sie wollte, aber ihm gefiel die Polly, die sie als hübsche, verplauderte Studentin im zweiten Jahr gewesen war, am besten. »Also, Peter, was interessiert dich?« fragte sie. Er hörte einen gemeinen Unterton. Darüber wollte er gar nicht nachdenken. Er wollte doch nur leben können und möglichst nicht dumm oder unglaubwürdig oder kreuzunglücklich. Aber warum darüber reden? »Ich lese gerade Mrs. Dalloway«, sagte er, »und ich bin gern in diesem Haus, weil es hier so wenig Schwieriges zu tun gibt.« Er hätte am liebsten gelacht, aber davon hätte sich Polly angegriffen gefühlt, und das wollte er genauso wenig. Ihr Blick war eine Ohrfeige. »Kommt es dir nicht komisch vor, dass sich meine Mutter, deine Frau, ein paar Häuser weiter umgebracht hat und du sitzt hier ganz allein und mietest dieses beschissene kleine Haus wie ein verschrobener alter Junggeselle? Was ist los mit dir, Peter?« Sie hatte ihn nie Peter genannt, aber sie hat ihn schon so lange mit gar keinem Namen mehr angesprochen. »Warum macht es dich wütend, wie ich bin?« fragte er. »Ich frag mich bloß.« Sie war wütend auf alles. Dann fanden die richtigen Worte den Weg auf seine Zunge, so als spräche er mit Mays Stimme. Jeder trug die Stimme seiner Liebsten in sich. Schatzspatz. »Ich lerne gerade erst damit klarzukommen, mein Liebes, genau wie du. Es ist erst 2 Jahre her. Wie man binnen genau 2 Jahren damit umgeht, steht doch in keinem Buch. Vielleicht in Mrs. Dalloway.« Er wusste nicht, warum er das sagte. Er hatte es May sagen hören, wie eine Anweisung. Pollys Kiefermuskeln hoben sich, gaben nach, hoben sich wieder. »Warum fuhr sie hier hoch, um ihn zu bestrafen?« »Was soll das denn heißen?« fragte sie steif. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Deine Mutter und ich sind so lange verheiratet gewesen. Wir haben uns sehr geliebt. Du darfst dich nicht ausgeschlossen fühlen.« Polly stand abrupt auf, nahm ihren Teller und seinen, trug sie zur Porzellanspüle und machte beim Absetzen wieder viel zu viel Lärm. »Was soll ich denn deiner Meinung nach tun?« fragte er. Er wollte, dass das endlich vorbeiging. Der Tod warf einen allzu langen Schatten. »Sei einfach normal. Klingt das so abwegig?« »Das hier ist normal. Ich tue nur nicht dasselbe wie du, nicht auf deine Weise, das ist alles. Ich bin nicht wütend.« Sie stellte den Wasserhahn auf heiß. »Tut mir leid, dass ich gefragt habe.« Da war der schnippische Ton, den ihre Mutter beklagt hatte, die Verkäuferin. »Dir muss nichts leid tun«, sagte er. Dann beinahe: »Ich bin dein Vater. Oder vielleicht auch, ich bin immer noch dein Vater.« Aber er tat es nicht. Kurz war er davon überzeugt gewesen, er sollte es sagen. »Es tut mir aber leid«, sagte Polly, die ihm den Rücken zukehrte. Und das war's dann auch. Sie aßen seine Brombeeren nicht. Später, als er sich in ein kaltes Bett legte, fragte er sich, ob alles und jedes zwischen ihnen beiden sich immer um May drehen würde, die das Leben hinter sich gelassen hatte, weil sie nicht mehr bleiben wollte, die ihren Willen bekommen hatte. Dass sie nun weiterlebten, war kein Verrat an May. Der Gedanke passte. Polly hatte ihm zwar nichts mitgebracht, aber immerhin ein kleines bisschen Klarheit eingebracht.